Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 36 mit Area Code 615, Fats Domino, Herb Hardesty, Hal McCusick, Scott LaFaro, Sam the Sham and the Pharaohs, The Strawberry Alarm Clock, The Sir Douglas Quintet, The Knickerbockers, Booker White, Robert Johnson, Carl Martin, Mont Montgomery, Chiman Day und Doug Sam and Friends. Oh! News is out all over town, big mouth. You're standing over there like you don't know what it's all about. You put my business everywhere, you got me pulling out my hair, big mouth. News is out all over town, big mouth. Now you're standing over there like you don't know what it's all about. Now I guess you're satisfied that you made me cry, big mouth. Into each life, some rain must fall. Before you came along, I had it all. News is out all over town, big mouth. You're standing over there like you don't know what it's all about. I can tell by your eyes that you've been telling lies, big mouth. News is out all over town, big mouth. You're standing over there like you don't know what it's all about. I guess you're satisfied that you made me cry, big mouth. Die US-amerikanische Schallplattenfirma Atlantic war für viele Musikrichtungen bekannt. Soul, Blues, Jazz und auch Led Zeppelin fallen dem Schallplattenfreak ein. Aber ab 1972 gab es dort auch eine Abteilung mit Country Music. Das war dann das, was man später als Alternative Country bezeichnete. 1972 veröffentlichte dort Doug Sam seine zweite Soloplatte mit prominenter Unterstützung, unter anderem seinen alten Mitstreiter vom Sir Douglas Quintett, Ogie Myers an der Vox Kontinentalorgel, Dr. John am Piano, Fatted Newman am Saxophon, der in der Band von Ray Charles spielte, dem Akkordeonspieler Flaco Jimenez und Wayne Jackson, ein Trompeter der Marquis, die schon auf Platten von Sam & Dave und Otis Redding zu hören waren. Nitty Gritty erschien als letztes Lied auf der LP Texas Tornado. Area Code 615 spielte 1969 Lady Madonna als Instrumentalversion ein. Ende der 60er Jahre hatte Fats Domino ja auch ein kleines Hitparaden-Comeback mit diesem Titel und Lovely Rita, beides Lennon-McCartney-Kompositionen. Als Domino 1967 aber Big Mouth aufnahm, war an so ein Comeback noch nicht zu denken. Die nächste Runde eröffnet der Tenorsaxophonist Herb Hardesty, den wir schon auf dem Mini-Solo von Big Mouth hörten, Just a Little Bit of Everything. Und wer immer noch nicht glaubt, dass New Orleanser Rhythm and Blues Musiker mitverantwortlich für Reggae, Ska und Rocksteady auf Jamaika waren, der sollte sich mal diese Nummer von 1959 zu Gemüte führen. We'll be right back.

Nach Herb Harnesty, dem Tenorsaxophonisten aus New Orleans, hörten wir einen sogenannten Jazz-Workshop. Unter der Leitung vom Altsaxophonisten Hal McCusick spielten Art Farmer Trompete, Barry Gull Brace an der Gitarre, Teddy Kotek Bass, Ozzie Johnson am Schlagzeug, Silvester 1956 den Titel Blues Train ein. Making Whoopi dürfte nicht nur Jazzhörern bekannt sein, sondern vor allem Frank Sinatra-Fans. Wir hören den früh verstorbenen Kontrabassisten Scott LaFaro 1957 mit seinem Trio. Da spielte er gerade mal 3 Jahre dieses Instrument. Allerdings hatte er schon als junger Teenager Bassklarinette und Tenorsaxophon erlernt. Sam the Sham and the Pharaohs hatten 1965 einen Riesenhit mit Woolly Bully. Die Rückseite Ain't Gonna Move ist kaum bekannt. Deshalb läuft sie auch in Framers musikalisches Fundbüro. Ein großer Bestandteil dieser Band war der Orgelsound und das war eine Farfisa-Orgel. Farfisa war eine sogenannte Billigorgel, wenn man es mal böse sagen will, die made in Italy war, also preiswerter angeboten werden konnte als die Vox Continental-Orgel, die wir auch noch hören werden. Und die auch für Nichtkenner leicht zu identifizieren ist, jedenfalls optisch, denn die Vox Continental Orgel hatte den Gag, dass die weißen Tasten schwarz waren und die schwarzen Tasten weiß waren. Unter anderem kann man das gut in einem Clip von den Animals sehen, als sie 1964 in einem Farbfilmclip House of the Rising Sun spielten. Weil Sam the Sham and the Pharaohs mit Ain't Gonna Move eher ein untypisches Stück spielten, das heißt die Farfisa-Orgel nicht einsetzen, muss The Strawberry Alarm Clock einspringen. Incest and Peppermint von 1967 war ein Hit und man hört sehr gut die Farfisa-Orgel. Danach noch ein Hit aus dem Jahre 1965, Sir Douglas Quintet, She's About a Mover. Ich glaube, das war der zweitgrößte Hit nach Mendocino, aber vorher aufgenommen, 1965. Mendocino war ja Ende der 60er Jahre aufgenommen. Und da hört man auch die Vox Continental Orgel als letztes Stück dieser Runde. The Knickerbockers, Lies, 1965. Und man könnte annehmen, sie kämen irgendwo von Großbritannien. Falsch getippt, sie waren eine pure amerikanische Band, die aber auf britisch machte, sozusagen. Ich finde, der Leadsänger kopiert John Lennon relativ gut. color of time. Who cares for the games we choose? Little to win, but nothing to lose. If the sense of compliments meaningless mounts, turn on, tune in, turn your eyes around. Look at yourself, look at yourself. You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Sha-la-la, sha-la-la. versetzten uns musikalisch von den 60er Jahren in die 30er Jahre und in das Genre Blues, genauer gesagt Country Blues. Drei sehr gute Musiker, drei sehr gute Gitarristen, aber unterschiedlich bekannt. Zuerst Booker White, der dürfte Fans dieses Genres zumindest sehr bekannt sein. Aberdeen Mississippi Blues, danach Robert Johnson, der ist eine Legende. Stop Breakin' Down, das haben die Stones 1972 auf Exile on Mainstream gecovert. Und danach kommt Carl Martin, Farewell to You. Der Mann dürfte wohl wirklich nur den echten Country Blues Fans bekannt sein. Er spielte aber nicht nur Gitarre und Blues, sondern auch Mandoline und spielte in String Bands Appalachian Music oder sogenannte Oldtime Music, also alles das, was vor Blues schon existierte. Over in Aberdeen on my way to New Orleans. I was over in Aberdeen on my way to New Orleans. Them Aberdeen women told me it was about my gasoline. Hey, two little women that I ain't never seen. There's two little women that I ain't never seen. These two little women just from New Orleans. I'm sitting down in Aberdeen with New Orleans on my mind. I'm sitting down in Aberdeen with New Orleans on my mind. Well, I believe them Aberdeen women gonna make me lose my mind. Aberdeen is my home, but the men don't want me around. Aberdeen is my home, but the men don't want me around. They know I will take these women and take them out of town. Listen, you Aberdeen women, you know I ain't got no dime. Oh, listen, you women, you know I ain't got no dime. They've been had deep, old boy, all hobbled down. Down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, yeah, stop breaking down. The stuff I gotta bust your brains out, baby, it'll make you lose your mind. I can't walk the streets now, contemplate my mind. Some no good woman, she starts breaking down, stop breaking down. Please stop breaking down. The stuff I gotta go and bust your brain down, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, you love to ape and clown. You won't do nothing but tear a good man's reputation down, stop breaking down. Stop breaking down. The stuff I gotta put your brain down, baby, it'll make you lose your mind. give my baby 99 degrees. She jumped up and threw the pistol down on me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stuff I gotta put your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. I can't start walking down the street, but some pretty mama don't start breaking down with me. Stop breaking down, yeah, stop breaking down. Stuff I gotta put your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. I'm leaving you, baby, just because you won't be true. I'm leaving you, baby, just because you won't be true. Oh, you don't love me after all I've done for you. You know I worked hard all winter when the snow was on the ground. You know I worked hard all winter when the snow was on the ground. You mistreated me then, baby, still I wouldn't throw you down. You made mistakes, baby, after you made your vow. You made mistakes, baby, after you made your vow. But your mistake making is all over now. To miss your daddy some old lonesome day, and you're going to be sorry you did me this way. You're going to miss me some old lonesome day, and you're going to be sorry that you did me this way. Now I'm leaving you, baby, with my clothes in my hand. Farewell to you, baby. Get yourself a monkey man. Now I'm leaving with my clothes in my hand. Farewell to you. Get yourself a monkey man. Ich höre schon den Einwand, was Booker White soll ein sehr guter Gitarrist sein, der war doch sehr schlicht und sehr rau. Ja, das stimmt, aber man kann ja die Gitarre auch sehr gut, aber sehr einfach spielen, und genau das war bei Booker White der Fall. Der Rumpf stimmte, könnte man sagen, wenn man eine Überleitung zum nächsten Stück von Mont Montgomery, dem Bruder von Wes und E-Bassisten, machen möchte, denn Fuselage heißt wirklich in Deutsch Rumpf. Davon hören wir jetzt Part 1 and 2 aus dem Jahre 1971. We'll be right back. Die Band Shiman Day waren eine Londoner Band, deren einzelne Mitglieder aus Guyana, Jamaika und St. Vincent dorthin emigriert waren. Die Musik hatte das Motto Just a Little Bit of Everything, wie in dieser Sendung schon Herb Hardesty zum Besten gab. Reggae, afrikanische Musik, Soul, Funk, Calypso und Jazz. Live kam das sehr gut an, besonders in den USA, wo Shiman Day als Vorband von Ramsey Lewis, Mandrill oder dem Soul-Sänger Al Green auftrat. Platten verkauften sie aber nur sehr wenige, sodass das vierte Album der Band erst gar nicht mehr veröffentlicht wurde, beziehungsweise erst Jahre später. Bevor wir nun Shiman Day mit Willie's Headache aus dem Jahre 1973 hören werden, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit und das Zuhören bedanken. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. Oh,